ersten Gottesbotschaft richtet sich gegen das Land Hadrach und wird in Damaskus verkündet, denn der Herr achtet auf die Menschen und auf alle Stämme Israels. Zweiten Gottesbotschaft richtet sich auch gegen Hamat, das an Hadrach grenzt, sowie gegen Tyrus und Sidon, obwohl diese Städte sehr weise waren. Drittes: Tyrus baute starke Mauern und sammelte sehr viel Silber und Gold an, so viel, dass es wie Staub und Schmutz auf den Straßen lag. Vierter: Doch der Herr wird die Stadt erobern und ihre Festung ins Meer werfen, während die Stadt selbst vom Feuer zerstört wird. Fünfter: Askalon wird das sehen und erschrecken. Gaza wird sich vor Angst winden, und auch Ekron wird verzweifelt sein, denn seine Hoffnung ist verloren. Der König wird aus Gaza verschwinden, und Askalon wird nicht mehr bewohnt sein. Sechster: Fremde werden sich in Asdod niederlassen, und ich werde den Stolz der Philister brechen. Siebter: Ich werde ihnen das blutige Fleisch aus dem Mund nehmen und ihre abscheulichen Opfer aus ihren Zähnen reißen. Danach werden auch sie zu unserem Gott gehören, sie werden wie Anführer in Juda sein, und die Bewohner von Ekron werden wie die Jebusiter werden. Achter: Ich werde mein Haus beschützen und es bewachen, damit niemand mehr kommt und geht, um es zu zerstören. Kein Unterdrücker wird sie mehr beherrschen, denn ich achte jetzt genau auf sie. Neunter: Freue dich sehr, Tochter Zion. Jubel, Tochter Jerusalem. Denn dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und siegreich, aber auch demütig, und er reitet auf einem Esel, auf einem jungen Esel. Zehnter: Er wird die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem entfernen. Auch die Kriegsbogen werden zerstört, und er wird den Völkern Frieden bringen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Fluss Euphrat bis an die Enden der Erde erstrecken. Elfter: Weil ich meinen Bund mit dir durch Blut bestätigt habe, werde ich deine Gefangenen aus der trockenen Zisterne befreien. Zwölfter: Kehrt zurück zur sicheren Festung, ihr Gefangenen, die Hoffnung haben. Heute verkünde ich laut, ich werde euch doppelt so viel zurückgeben. Dreizehnter: Denn ich habe Juda wie einen Bogen gespannt und Ephraim wie einen Köcher mit Pfeilen gefüllt. Ich werde deine Söhne, Zion, gegen die Söhne Javans antreiben und dich zu einem Schwert eines Helden machen. Vierzehnter: Der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird wie ein Blitz fliegen. Der Herr, Gott, wird in die Posaune blasen und mit den Stürmen aus dem Süden kommen. Fünfzehnter: Der Herr der Heere wird sie beschützen. Sie werden siegen und die Schleudersteine ihrer Feinde zertreten. Sie werden das Blut ihrer Feinde trinken wie Wein und sich füllen wie Opferschalen, bespritzt wie die Ecken des Altars. Sechzehnter: An diesem Tag wird der Herr, ihr Gott, seinem Volk den Sieg geben, wie einer Herde. Denn sie sind wie Edelsteine auf einer Krone, die auf seinem Land glänzen. Siebzehnter: Wie groß ist sein Glanz und wie herrlich seine Schönheit. Es wird Getreide geben, das junge Männer stark macht, und neuen Wein, der junge Frauen gedeihen lässt.